Ich sitze da und esse Klops. Auf einmal Klops. Ich sitze drücke, wundere mir, auf einmal esse auf die Tür. Es stand jemand vor mir, doch das warst nicht du. Und es sprach. Stehe ich und habe eine unbeschreibliche Angst. Und ich gehe raus und ziehe raus und ich gehe raus und ich gehe raus und ich gehe raus und ich gehe raus.